Advent, Advent, der dritte, den man kennt, wird schon in erster Stunde dieser Nacht vom Vater, den man auch den Grafen nennt, die Stimmung mit Musik gemacht. Die Gemeinde ist vereint und tanzt bei Met. Es ist der Wein, der dir den Kopf umdreht. Ob beim WGT, dem Meraluna oder auch Advent, die Nacht ist es, die uns gut kennt. Advent, Advent, mein Stern, er brennt, ihr alle könnt ihn tragen. Drum lasst uns feiern diesen Trend und unsere Kehlen laben. Es geht voran, Advent, Advent, die dritte Kerze, die da brennt. Die Zeit ist reif, der Boden bebt, es gibt nur